Das waren zwei Songs aus dem Katalog des Motown-Labels aus Detroit. Eddie Holland schrieb die erste Nummer Leaving Here und Song Nummer 2, Baby Don't You Do It, schrieb er zusammen mit seinem Bruder Brian und einem guten Freund Lamont Dozier. Leaving Here gab's in der Version der Rationals mit dem Sänger Scott Morgan. Die Rationals kamen aus Ann Arbor, einer College-Stadt, die etwa 20 Meilen westlich von Detroit liegt. Leaving Here war die dritte Single der Rationals, sie muss 1965 oder 66 erschienen sein. Am Ende des Songs wurden auch ein paar Takte von Baby Don't You Do It zitiert. Das Original von Baby Don't You Do It gab's direkt danach, Marvin Gayes Version davon erschien 1964. Die Umwandlung von Motown-Songs in harte Rocknummern hat des Öfteren gut geklappt. The Who haben Baby Don't You Do It zum Beispiel auch wunderbar zelebriert. In Ann Arbor wuchs der nächste Sänger auf. Ursprünglich spielte er Schlagzeug, aber irgendwann entdeckte er seine Stimmen und Performerqualitäten. Bekannt wurde er mit ruppigen Songs, aber er hat auch ein beachtliches Talent als Balladensänger. Hier versuchte er ein Publikum in einem Detroiter Club zum Zuhören zu bringen.